Fernspricher France Telekom, Cour Général de Gaulle, Place Président Wilson. Zu diesem Dreifach-Fernsprecher, zur Ausrüstung dieses Dreifach-Fernsprechers gehört ein Plakat mit der Aufschrift Motocross Gratuit, Saison, sowie ein gut gefüllter Papierkorb, wobei auf dem Boden sich einige zerschnittene Stricke oder Kordeln befinden. Ansonsten hier an diesem Dreifach-Fernsprecher mit einigen Aufklebern und Plakaten der France Telekom, die hier im Einzelnen nicht besonders erwähnt werden müssen, noch ein weiteres Plakat mit der Aufschrift Premier Course de Karting. Es scheint sich hier um ein Go-Kart-Rennen zu handeln. Ansonsten, außer einer Mülltonne der kommunalen Abfallgesellschaft Dijonais, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.